Nach der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Asia Gyeongje bestand der südkoreanische Wissenschaftler Kim Jong-ok am 12. September auf der Ungerechtigkeit des Versuchs des Regimes zur Thlachtstationierung. Er bemerkte, die Forcierung der Thlachtstationierung durch die Park-Geun-hye-Regierung sei eine Dummheit, es sei keine Politik, sondern ein Weg zum absurden Selbstuntergang.